war nur ein dumpfes Röcheln. Die Schlange erhob ihr Haupt und legte die lange, spitzige Zunge von glühendem Erz auf die Brust des Anselmus. Da zerriss ein schneidender Schmerz Jähling die Pulsader des Lebens, und es vergingen ihm die Gedanken. Als er wieder zu sich selbst kam, lag er auf seinem dürftigen Bettlein. Vor ihm stand aber der Konrektor Paulmann und sprach: »Was treiben Sie denn um des Himmels willen für tolles Zeug, lieber Herr Anselmus?« Ende der zweiten Vigilie, aufgenommen von Boris Greff.